Unter Freunden und Kennern des Kriminalhörspiels gibt es einen alten Geheimtipp, der im Grunde längst seit Mitte der 70er Jahre ein Klassiker ist. Der Dreiteiler Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tallion von Edward Boyd. Es gibt wenige Kriminalstücke, deren Inszenierung, deren Sound so nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist, dass es, einmal gehört, regelrechte Wiederholungszwänge hervorruft. Falls die alten Fans zuhören, sie wissen, was gemeint ist. Und so wiederholen wir die Dachse noch einmal heute mit der ersten Folge, nächste und übernächste Woche mit den beiden anderen Folgen. Und wir hoffen, dass von der alten Faszination nichts verloren gegangen ist. Sie hören das Stück in der Inszenierung des unvergessenen 1985 verstorbenen Heiner Schmidt. In der Hauptrolle des Peter Tallion, Christian Brückner.